Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 50, 2018, Episode 600. Gezwungen glücklich. Ja, 600 Episode ist eine Zahl. Ich habe für heute nichts Besonderes vorbereitet. Ja, 11,5 Jahre, knapp 11,5 Jahre sind das jetzt. Seit ich die Rios-Wochensicht mache, also eine Menge Holz. Aber mehr fällt mir auch nicht dazu ein. Und im Prinzip hat sich nichts geändert zur Folge 500. Ne? Das ist wie bei Jack Daniels. Ja, hier ist immer alles gleich. Ja? Weiß auch nicht. Microsoft, bei denen ist allerdings nichts mehr gleich. Die könnten nämlich momentan von den Google-Problemen profitieren. Ja, Google hat Probleme. Es pfeifen die Spatzen von den Dächern. Wer die Rios Wochensicht und den Uncast regelmäßig hört, der weiß ja auch, was die Stunde geschlagen hat. Denn wenn schon der Google-Fan Rio auf einmal anfängt, ja, hier eine kritische Sendung nach der anderen zu machen und schon an die Decke geht wegen manchen krassen Fehlentscheidungen von Google und Sachen, wo ich wirklich den Kopf schütteln und Bugs und Qualitätskontrolle ist nicht vorhanden und also furchtbar, ja, und dann bringt die auch noch sowas wie das Pixel 3 raus. Das war ja wirklich der allergrößte Hammer. Das treibt einem natürlich auf die Suche nach Alternativen. Und während ich natürlich woanders nach Alternativen suche, ist es durchaus ein wahrscheinliches Szenario, dass mehr Leute auf Microsoft-Produkte wieder setzen. Ja? Da Microsoft ja mittlerweile alles für Android-Geräte anbietet, ist das natürlich eine interessante Alternative. Zum Beispiel zum Google Docs, ja, Google Drive, ja. Da hat ja Microsoft eben mit diesem, Office 365 heißt das bei denen. Und das ist im Prinzip die Microsoft-Ausgabe von der G Suite, ja, von Google, also mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramm und natürlich auch OneDrive, das, was eben bei Google das Google Drive ist, ja, das G Drive. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gesehen, in der kleinen Version für Privatkunden, ja, hat man 1 Terabyte Speicher frei, ja, pro Nutzer. Und 6 Nutzer sind schon integriert. Das heißt, 6 Terabyte Speicher. Wow. Das ist nicht schlecht, ja. Da fängt man natürlich das Grübeln an, ja. Selbst ich werde dann nochmal genau durchrechnen, was dann eben für mich günstiger ist. Soho oder eben Office 365, jawohl. Aber ihr seht schon die Dimension. Wenn ich darüber schon grundsätzlich nachdenke, dann wisst ihr, was Leute tun, die keine Google-Fans sind. Ja. Nun, ich muss auch dazu sagen, also diese Überlegung kommt nicht daher, weil jetzt Google Drive irgendwie schlechter geworden ist oder dass da irgendwas nicht funktioniert. Im Gegenteil, diese Sachen, die sind ja noch gut, also von daher gibt es keinen Grund, jetzt direkt umzusteigen, und das ist auch eines meiner wenigsten Probleme, ja. Es gibt noch andere Bereiche, die da vielleicht vorrangig sind, und bei einigen wird eher Amazon profitieren, definitiv beim Sprachassistent, ja, weil Cortana ist nicht so in die Gänge gekommen, ja. Und da wird also Microsoft sicherlich nicht davon profitieren. Allerdings könnten die dann wegen anderer Produkte eben insgesamt gesehen mehr herangezogen werden. Denn wir reden ja da vom ganzen Google-Universum. Ja? Ich steige jetzt aus beim Assistenten und das zieht einen Rattenschwanz hinterher. Ich bin da am Überlegen, auch die Mail-Dienste eventuell umzuswitchen. Ja? Das hatte ich ja schon mal gemacht vor einigen Jahren, weil ich keine Notwendigkeit dann mehr sehe. Ja. Und das ist natürlich auch aus dem Frust heraus geboren, ganz klar. Ich habe mein gesamtes Smart Home ist ausgelegt auf den Google Assistant und jetzt fällt der weg. Das hat schon einen riesen Frustfaktor. Und wenn ich eh auf Amazon umstelle, ja, und andere Dienste, dann zieht das eben einen Rattenschwanz hinterher. Ja, also Amazon Video. Ganz klar wird dann eben auch noch weiter integriert. Ich habe auch gesagt, okay, Kaufstopp bei Google. Ja. Wenn ich noch nicht mal meinen gekauften Kinofilm starten kann mit dem Google Home Gerät, ganz zu schweigen davon, dass der Chromecast momentan nach einigen Bugs nicht mehr richtig funktioniert, der Google Assistant auch dauernd Probleme hat, ja. Dann werde ich natürlich auch meine Videos nur noch auf Amazon kaufen und das Amazon Echo kommt demnächst und ja, so sieht es aus. Und dann ist das eben eine ganze Kaskade, was da eben ausgelöst wird. Nicht zwingend. Also wie gesagt, manche Dienste, Mail und dieses Google Office, sage ich jetzt mal, ja, das funktioniert wunderbar, da gibt es gar nichts dran zu deuteln. Da gibt es keinen plausiblen Grund dafür, warum man das einstellen soll, die Nutzung. Ja? Nur, warum sollte ich ausgerechnet dieses Produkt nutzen, ja? Wenn es nicht mehr dann das Komplettpaket ist? Ja? Dann kann ich auch meine Daten alle schön splitten. Ja? Ein Grund zum Beispiel gibt es, andere Dienste zu nutzen, wie zum Beispiel den Google Calendar. Denn Alexa ist dann verbunden mit, ich glaube, AnyDo als To-Do-Liste kann man das, glaube ich, nutzen. Was war denn das andere, was da drin war? Also auf jeden Fall eine Kalender-App, mit der eben dann Amazon Echo eher zusammenarbeitet und nicht mit dem Google Kalender dann weitermachen, ja, zum Beispiel. Ja, so sieht's aus. Also, ihr merkt schon, es wird da kritisch. Gut, wie auch immer, das wollte ich nur mal anmerken. Und Microsoft, wenn sie schlau sind, könnten sie jetzt davon profitieren und etwas locken, ja. Denn ich merke das im Internet, dass immer mehr Leute, die jahrelang wie ich auf Google gesetzt haben, voll und ganz auf Google gesetzt haben, ja, jetzt eben da mittlerweile skeptischer geworden sind und hinsichtlich der Hardware hat das Auswirkungen. Ein Chromebook kommt für mich nicht mehr in Frage, da ich die Google-Dienste wahrscheinlich gar nicht mehr so lange nutzen werde. Und was bietet sich da an? Richtig, ein Surface. Naja. Gucken wir mal an. Oder gleich einen richtigen Computer. Ne? Genau. Gut, ich komme gleich jetzt mal zum nächsten Thema, sonst wird es zu lange. Die Folgen der Zensur der Firmen ist schon ziemlich lächerlich geworden. Ich habe eine Meldung gelesen diese Woche, dass bei Tumblr, ja, jetzt nach der Verschärfung des sogenannten Pornofilters, ja, jetzt auch Garfield rauszensiert wird. Ja, also ihr habt schon richtig gehört, Garfield, die Katze, kennt ihr noch, ja, den Garfield-Comic? Mhm. Böse, Porno-Garfield, ja. Woher kommt's? Genau, die Farbe von Garfield ist offenbar nicht so optimal, denn das erinnert an Fleischfarben, ja. Und dann hat gleich mal die, dieser automatische Filter hat dann erstmal dafür gesorgt, dass Garfield verschwindet. Mhm. Natürlich ist nicht nur Garfield davon betroffen, sondern auch so manch andere. Also, am besten zeigt ihr auch nicht mehr so viel Haut, ja. Und ja, keine Nahaufnahmen vor eurem Arm, sonst könnte das Schwierigkeiten geben. Also ihr merkt schon, das ist alles schon ziemlich skurril. Und das sind eben die Folgen, die durch solche Zensurmethoden gemacht werden, denn oder passieren, denn eins ist klar, eine menschliche Sichtung des Materials kann gar nicht gemacht werden. Wie soll denn das gehen? Ja? Da werden pro Minute so viele Postings gemacht, die könnte eine ganze Armada von Menschen ja nicht so schnell lesen. Ja? Und hinsichtlich des Uploads-Filters, was ja die EU hier quasi jetzt ja beschlossen hat, ja, der EU-Rat hat sich für diese Verordnung eben ausgesprochen jetzt, haben wir ein großes Problem. Die Zensur des Staates wurde jetzt den Firmen aufgezwungen. Und wie perfide ist das denn? Man heuchelt Demokratie und Meinungsfreiheit vor, kann dann natürlich selbst nicht zensieren. Ja, stellt euch mal vor, jetzt gibt es hier so eine Zensurstelle. Ja, und alles, was ihr veröffentlicht, muss erstmal durch die Zensurstelle der Regierung. Ja, und die geben dann das Okay. Unglaublich, ne? Da werdet ihr doch sehr empört. Genau das passiert aber. Und zwar bei den privaten Firmen. Denn die sind jetzt dazu verdonnert worden, bevor die Sachen veröffentlicht werden, zu prüfen, ob das okay ist oder nicht. Ja? Und damit gibt es eine Vorabzensur, richtig eine klassische Zensur, nur dass der Staat seine Hände in Unschuld waschen kann. Ja? Denn die EU-Staaten haben es jetzt den Firmen aufgebürdet, die sind jetzt dafür verantwortlich, die müssen jetzt zensieren anstelle des Staates. Und das ist natürlich gleich nochmal schlimmer. Denn damit gelten natürlich als Richtlinien nicht die Gesetze, sondern die Befürchtungen der jeweiligen Firmen. Ja, so sieht's aus. Denn kaum eine Firma kann sich hinsichtlich der drakonischen Strafandrohungen leisten, da zu schwach rüberzukommen. Ja. Und deswegen wird halt dann erstmal eher gelöscht als nicht gelöscht. Ja, das heißt, wenn irgendetwas auch nur problematisch sein könnte, wird es gelöscht. Ja. Und man muss sich doch mal vorstellen, eigentlich müssten die Gerichte ja in jedem Fall erstmal entscheiden, ob das ein strafbares, zum Beispiel ein strafbares Posting ist. Ja. Und das ist komplett rausgenommen worden. Ja, jetzt entscheiden die Firmen, was veröffentlicht wird oder nicht. Auf Grundlage ja von was? Von gar nichts. Von Fantasiedingern, die sich die Firmen da vorstellen. Ja. Und somit wird die Zensur natürlich dann noch schlimmer, als es gesetzlich notwendig wäre. Das sehen die Experten eigentlich deutlich. Insgesamt haben sich 31 zivilgesellschaftliche Organisationen hier gegen diesen Upload-Filter ausgesprochen, ja. Beispielsweise die European Digital Rights, die Electronic Frontier Foundation, der Chaos Computer Club, ja, die alle haben in einem sogenannten Brandbrief, ja, schon den Rat vorab gewarnt, ja, dass diese Verordnung schwerwiegende Folgen für die Meinungs- und Informationsfreiheit hat. So. Der Rat hat sich darum einen feuchten Kehricht gekümmert, ja, und das sagt auch einiges aus. Ja. Vorgeschoben wird natürlich wieder Terrorpropaganda. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, genau, ne? Terrorpropaganda. Gut. So, da könnte ich natürlich jetzt auch wieder rumkrakeelen, aber gleichzeitig muss man auch den Menschen, den Benutzer, einen Vorwurf machen. Denn solche Plattformen zu nutzen, die eben hier jetzt ins Visier gekommen sind, wie eben zum Beispiel Twitter, ja, oder Facebook etc., das haben die Nutzer freiwillig gemacht. Die selbst ergeben sich sozusagen in die Gnade dieser Firmen. Dabei, nicht nur, aber dabei könnte man immer noch mehr tun, wenn man sein eigenes Blog hostet. Ja, man ist dafür verantwortlich. Ja, man muss dafür gerade stehen. Ja, aber man darf viel mehr rechtlich machen, als die Firmen einem erlauben, wie zum Beispiel Twitter. Also auf einem normalen Blog darf ich wesentlich mehr sagen, ja, als Twitter mir erlaubt, was ich sagen darf. Ja? Ganz klipp und klar. Und zwar viel mehr. Ja? Da würdet ihr euch mal wundern, was man alles sagen darf. Ja? Aber die wenn eben jemand seine Möglichkeiten aufgibt, ja, dann wird es natürlich drastisch. Und ich habe einen schönen Kommentar auf Heise gelesen zu diesem Thema. Facebook ist nicht die Öffentlichkeit, ja, sagt da Gregor Honsel. Und damit hat er recht, ja. Wer seine Meinungen, seine Daten exklusiv bei Facebook ablädt, der hat weder die Kontrolle, noch ist er in Verbindung mit der Öffentlichkeit. Webseiten sind die Öffentlichkeit, das freie Internet, ohne zwischen Firmen sind die, ist das freie Internet. Ja klar, es gibt dann aber auch noch natürlich feine Abstufungen. Ist mir schon klar, dass niemand seinen eigenen Server betreiben kann, ne? Beziehungsweise dann auch seine eigene Anbindung hat, weil wenn wieder Zwischenhoster geschaltet sind, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Website oder einen Blog eröffne bei einem Hoster, bin ich natürlich auch auf die Gnade des Hosters angewiesen. Das heißt, wenn bei dem Hoster am Tag 10-mal eintrifft, ja, dass von Usern, die meinen, das sei nicht korrekt, die Inhalte auf dem Blog, dann wird der auch irgendwann Maßnahmen einleiten, ja. Aber das geht auf jeden Fall mal nicht so schnell, ne? Wenn man seinen eigenen Server betreibt, dann geht es noch weiter. Da ist dann oftmals nur noch die Möglichkeit vorhanden, dann eben, wenn es den Leuten nicht passt, eben die Gerichte einzuschalten. Und da sind wir dann wieder direkt da. Und da ist dann das eben, was ich gesagt habe, da würden sich die Leute mal wundern, um wie schnell die dann auch die Gerichtskosten zahlen müssen, wenn die mal zu schnell einem versuchen, hier den Informationsfluss zuzudrehen. Ja, das kann ganz schnell ganz teuer werden. Von daher überlegen sich die Leute natürlich auch nochmal ganz genau, ob sie da gegen so eine Seite eben dann vorgehen. Und das ist auch richtig so, ja. Wir haben Gesetze, aber diese Gesetze dürfen nicht missbraucht werden. Und deswegen gibt es auch klare Richtlinien, dass es eben sowas dann gerichtlich geklärt werden muss. Und wenn man das halbherzig macht und schon im Vorfeld weiß, okay, da habe ich wenig Chancen und macht es eben trotzdem, dann kann es eben sein, dass man auf seinen Gerichtskosten sitzen bleibt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und wenn man das berechtigt macht, und dann ist der eben der Webseitenbetreiber in die Haftung zu nehmen. Und der muss es zahlen. Ja. So einfach ist es. Von daher ist dieses Justizsystem fair. Was nicht fair ist, sind Plattformen wie Facebook, Twitter und Co. Das ist weit weg von fair. Ja? Ja, man hat ein bisschen mehr Schutz, scheinbar. Ja? Aber dieser Schutz muss man sich eben teuer erkaufen. Nämlich mit der Aussage, du darfst nur das machen, was wir dir sagen, dass du machen darfst. Ja? Fertig. Ja? Naja. Gut, deswegen der Kommentar, ich lasse den mal verlinkt, ja, trotz allen Widrigkeiten, ja, heutzutage ist in der EU ja schon schlimm genug, wenn man etwas verlinkt lässt, deswegen verlinke ich eigentlich nur noch selten, ja, aber hier lasse ich es mal drin, denn der Gregor Honsel kann es wesentlich besser in Worte fassen, was das bedeutet, wenn man Facebook nutzt, statt eine öffentliche Webseite, ja, als ich das kann. Und nur eins noch, der Trend von vielen Gemeinden auch, ja, das heißt, also tatsächlich Städte und Gemeinden, ja, die exklusiv Inhalte nur noch auf Facebook posten, das darf nicht wahr sein. Das ist ein Schlag in die Magengrube von freiheitsliebenden Bürgern. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr sowas seht, dass eure Gemeinde, eure Stadt sowas macht, dann geht hin und weist die lokalen Leute, Bürgermeisteramt oder Verantwortliche eben, die diese Webseiten, diese Internetauftritte machen, weist die darauf hin, dass das nicht okay ist, dass ihr einen richtigen Internetzugang wollt und dass ihr euch weigert, über Facebook darauf zuzugreifen und dass auch, das ist meine Meinung, die Städte dazu verpflichtet sind, auch unabhängige Informationen zu bieten. Ich finde es, ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist, dass man Bürger dazu zwingt, auf eine fremde Plattform wie Facebook zu gehen, um Informationen abzurufen, die die Stadt, ja, oder die Gemeinde eben hier den Bürgern anbieten will. Das geht meiner Meinung nach nicht. Da muss ein neutrales Medium genommen werden und das ist eben eine öffentliche Website. So. Gut, also. Facebook, Kommentar zu diesem, zu dieser Facebook-Problematik bleibt mal verlinkt. Ja, zum Thema Blogs und so weiter, wie ich ja eben schon gesagt habe, wird sollte wieder stärker genutzt werden. Möglicherweise hilft auch WordPress jetzt da dem Ganzen wieder einen Schub zu geben. Es gibt nämlich WordPress 5.0 jetzt mit vielen Neuerungen, unter anderem auch ein neuer Editor. Und das sag ich, das ist der Consumer-Editor, der Konsumenten-Editor. Endlich, sage ich mal, können auch Leute, sofern eine Installation schon vorliegt, ja, ich hoffe auch, dass WordPress.com möglicherweise das bald umsetzt, ja, dass da dann eben einfacher, schneller und damit auch optisch ansprechendere Postings gemacht werden können. Natürlich, dieser Editor hat natürlich mal wieder auch viele negative Stimmen hervorgerufen. Ich habe sogar in einem Kommentar gelesen, das ist wirklich sehr, sehr traurig. Na super, jetzt kommen die Dummen auch noch dazu, hier WordPress-Blogs zu machen, ja. So unter dem Motto, naja, vorher konnte man sich sicher sein, dass wenigstens nur die Leute was posten können, die es gerafft haben, mit dem Editor, mit dem alten umzugehen und, was weiß ich, seinen Blog zu installieren, alles Mögliche. Also, wisst ihr, solche Aussagen, die sind so erbärmlich und so brutal dumm, ja, dieses elitäre Gehabe, das ist echt zum Kotzen, das muss ich ganz klar sagen. Also wenn ihr so jemand seid, dann könnt ihr mich echt mal hinten rumheben. Das ist echt das Allerletzte. Ich bin ja hier das, was andere Leute hier so in Pro-User nennen. Ja? Aber Leute, das Internet ist heutzutage die Plattform für seine Meinung zu äußern. Und da müssen auch Leute das tun können, ja? Die eben von Technik keine Ahnung haben und die keinen Bock haben, ja, für ein Posting eine Stunde rumzumachen, weil der Editor scheiße ist, okay? Und deswegen ist es gut, wenn ein einfacher, richtiger, schöner Editor kommt, der auch für ganz normale Nutzer, die von Technik null Ahnung haben, den nutzen können. So soll es sein. Denn Leute, falls ihr es noch nicht gerafft habt, ja, das Internet ist nicht mehr die Spielwiese von ein paar Techno-Nerds, okay? Hier werden Meinungen gemacht, hier werden Meinungen geäußert und es gehört zu dem normalen Leben. Und so leid es mir tut, beziehungsweise nein, es tut mir nicht leid, im Gegenteil sogar, ja, ihr müsst es einsehen, dass eben auch Leute zum normalen Leben gehören, die keinen Bock haben, sich mit einem komplizierten Editor auseinanderzusetzen. Vielleicht sollten es auch einige Blogger auch beherzigen, selbst wenn sie sich super gut auskennen. Die sollten nämlich weniger Energie darauf verschwenden, ja, ein vernünftiger, also durch komplizierte Benutzung, ja, Energie verschwenden Und auch nicht so ungefähr und so unbedingt dieses Wie, ja, ich hier etwas sage und mit was ich das geschrieben habe und so weiter und so weiter. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern die sollten sich mehr auf die Inhalte konzentrieren, nämlich auf das Was. Das ist nämlich oft bei vielen super genialen Bloggern, ja, der größte Scheiß. Hm? Okay, so. Weiter geht's. Google stellt klar, angedachte neue Copyright-Regeln, ja, sind schlecht für kleine Verlage, Verbraucher und Online-Dienste. Ja. Auch wenn ich jetzt heute auch schon gewaltig auf Google geschimpft habe, hier muss ich Google wieder recht geben. Ja, und ihr merkt schon, ich selektiere da, ich sehe das differenziert. Ja, der einen Seite kritisiere ich Google, aber auch bei sowas muss ich dann eben zustimmen, denn das ist das, was ich auch schon ziemlich lange, ja, gesagt habe, wie das aussieht mit mit diesen Problemen, die eben diesen neuen Copyright-Regeln, die ja da jetzt vorgeschlagen wurden, auf uns zukommen, ja, und auch sowas wie das EU-weite Leistungsschutzrecht, ja, das wird die kleinen Verlage, die unabhängigen Blogger, die kleinen Meinungsschmieden, die immer eine große Rolle gespielt haben, letztendlich, wenn es drauf ankommt, ja, die werden darunter sehr stark leiden. Gewinner sind die Großverlage, ja, die knallhart ihre Macht ausdehnen dadurch und sogar noch andere erpressen können, dass ihr Dreck auch noch weiter veröffentlicht wird, ja, während andere dann mit einem Bein schon im Kitchen stehen, ja, also im Knast stehen, falls ihr nicht wisst, was es ist, ja. Und da ist jetzt eben die EU auf dem besten Weg dorthin. Da muss man sich schon schämen, dass man in so einem Staatenverbund lebt. Also wirklich, auf der einen Seite bin ich ja EU-Fan, ja, aber auf der anderen Seite, wenn sowas gemacht wird, dann kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln und kann nur noch sagen, okay, also man merkt schon, dass immer mehr fragwürdige Kräfte in der EU agieren, ja, und dass eben freie Meinungsäußerung, wie ich da eben schon gesagt habe, mit der Zensur, die auf die Firmen abgestempelt wird, ja, abgeschoben wird, dass dann eben hier die freie Meinungsäußerung offenbar in der EU bei den Staaten unerwünscht ist. Und dass nur noch eine geregelte Meinungsfront gibt, die eben von kontrollierbaren oder eben, naja, sagen wir mal, augenscheinlich gemäßigten, ja, großen News-Giganten bestimmt wird. Das ist so viel einfacher, als wenn man so viele unabhängige Blogger hat, ja, die dann alle möglichen Sachen schreiben, ja, weil ja jeder seine eigene Meinung hat. Meinungen sind schon lange nicht mehr erwünscht, ja. Es gibt nur noch einen Grundtenor. Ja. So stellt man sich wohl die Meinungskontrolle 2018 vor, ja, über die Firmen zensieren lassen, ja, und alle mundtot machen, vor allem auch ganz wichtig, ja, die dürfen kein Geld mehr mit ihren Sachen verdienen, dann gibt's auch weniger, die das tun, ne? Und die Großen, die sollen dann omnipräsent sein. Da kann man dann besser, sagen wir, zumindest mal berechnen, was die veröffentlichen. Ja. Manchmal geht es daneben, da wird auch schon mal so eine Bild-Zeitung verklagt oder so. Ne? Ist ja schon öfters passiert, dass mal ein Politiker mal eine Bild-Zeitung verklagt hat wegen einem Artikel. Ne? Was nicht für Perücken oder irgendwas, war da mal was. Ne? oder andere Berichte. Aber ja, das kommt eher selten vor, wisst ihr. Man kann es eben schon mal abschätzen. Also, ja. Ne? Ja, ich gebe es zu. Wenn ich ein Staat wäre, ich wäre auch nicht begeistert von allen möglichen Leuten, die ihre Meinung äußern könnten. Ne? Und dann hier für Unruhe sorgen. Ne? Dann sollte man doch lieber gezwungen glücklich sein, sowohl die Meinung von den Staaten, ja, gezwungen glücklich, immer schön Positives posten, ja, dann kann euch nichts passieren. Postet einfach nur noch gute Sachen, ja? Macht einfach so, als ob ihr glücklich seid. Selbst wenn euch die Kacke zu den Ohren rauskommt, ja? Immer schön glücklich, ja? Immer schön glücklich machen, ne? Gezwungen glücklich. Und dann ist ja alles gut, ne? Genau. So sieht's aus. Mal gespannt, was du hast. Da fällt mir jetzt gerade ein, wer ist denn momentan nicht glücklich? Die Gelbwesten, gell? Da war doch was. Ja. Naja, egal. Die werden auch noch glücklich gemacht. Und wenn die Blogger. Vielleicht kommt ja auch jetzt bald noch irgendwie so Gerüchte auf, dass die Gelbwesten von Russland gesteuert werden, ja. Dann lache ich mich endgültig kaputt und ja. Ich weiß nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir haben den Zenit, wo es überhaupt noch was bringt, etwas zu berichten, ja, haben wir schon überschritten, ja. Naja. Okay, deswegen vielleicht mal alle Staatsmänner sollten sich mal das Video anschauen. Eigentlich ist es das lustige Video der Woche, ne? Aber ich meine, es ist auch lustig und happy. Darum geht's, glücklich, ja, glücklich sein, happy. Happy kann man auch sein, wenn man das Mädel anguckt, die das vorträgt dort in dem Video, ja. Dann kann man schon mal happy sein, ne? Aber die erklärt auch, warum es äußerst schlecht ist, wenn man so gezwungen glücklich, auf gezwungen glücklich macht, ja. Das bringt nichts und man ist dann danach, ja, noch unglücklicher, ja. Also, wenn ihr jetzt im Internet immer nur postet, wie toll und alles ist und wie glücklich ihr seid und ihr seid nicht glücklich, dann zieht ihr euch damit noch mehr runter. Ja? Ihr lügt euch selbst an. Aber die kann das gut erklären und die sieht auch noch viel besser aus. Ja? Und deswegen habe ich das Video mal verlinkt. Ja? Und wer noch mehr Happiness braucht, der kann sich dann die letzte Bastion, bin mal gespannt, wenn die auch angegangen wird in der EU, jetzt noch die letzte Bastion, ja, antun und so ein Anime-Vorspann mal angucken, ja, von Anne Happy, ne, die bringt dann noch mehr Happiness, ja, und die Anime-Serie könnt ihr euch übrigens mal angucken, die ist sehr genial, die gibt's auf Crunchyroll, ich glaube, die kann man kostenlos angucken, sogar auf Crunchyroll, wenn ihr nichts dagegen habt, dass ihr viel Werbung angucken müsst zwischendurch, dann könnt ihr das gucken. Anne Happy heißt die, ja. Anne Happy. Und sehr genial. Damit sind wir am Ende für diese Woche von der Rios Wochensicht. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit auf YouTube. Im Channel The Netcast. Dort könnt ihr alles loswerden. Und entweder direkt im Video oder im Diskussionsforum. Und da gucke ich auf jeden Fall immer regelmäßig rein. Gibt es sonst noch was? Links und Informationen findet ihr ebenfalls dort. Und die sind ja diesmal wichtig zumindest. Einer ist besonders wichtig. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.